lachen manchen Bauern das Genick. Der eine war schlank wie ein hungriger Wolf und der andere wie ein Dumprelat dick. Es kam aber ihres Leibes Unterschied davon. Sie war Herr und Knecht. Der Herr soff den Rahm von der Milch, soff den Rahm von der Milch. Und wenn der Knecht die Milch bekam, war sie sehr schlecht, war sie sehr schlecht. Die Bauern fingen die Räuber und ahen sie hingen am Strick. Hing da einer dünn wie ein hungriger Wolf und ein anderer wie ein Dumprelat dick. Die Bauern standen sich bekreuzigend und schauten die beiden sich an. Sie verstanden, dass der dicke Mann ein Räuber war. Doch warum war's wohl der dünne Mann? Doch warum war's wohl der dünne Mann?